Die heutige Folge wird gesponsert von Wire, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation. Ja, und lang ist es her, gute 2 Wochen, ihr erinnert euch. Ich habe euch erzählt, dass irgendwie Wire für Teams sich stark macht oder halt so ein bisschen versucht, auch für Teams gut zu sein und dazu den Server open sourcen will. Und da passiert tatsächlich was. Die haben auf GitHub tatsächlich schon einen Code hochgeladen und den kann man sich angucken. GitHub.com/wireapp. Ist alles in Haskell, soweit ich sehe, aber das ist ja im Zweifel. Das wollen wir Ihnen ja nicht zum Vorwurf machen. Nein. Servercode ist schon in Ordnung. Ja, definitiv, ja. Also, es kann ja nicht alles in Erlang sein. Och. Ja, ja. Nein, aber das ist doch mal schön, irgendwie zu sehen, dass da so schnell irgendwie diese Pläne Hand und Fuß annehmen. Das ist ja vor allem sehr gemischte Metaphern, glaube ich, oder so. Nichtsdestotrotz, ihr müsst keine Teams sein, wenn ihr Wire benutzen wollt. Ihr könnt es auch einfach so benutzen als sicheren Messenger. Deswegen ja private und berufliche Kommunikation. Genau, und wenn euch Wire interessiert, es läuft, wie gesagt, auf allem außer der Waschmaschine, also Mac, Windows, iOS, Android und im Web. Und ihr könnt es runterladen unter fanboys.wire.com. Und jetzt geht's los. Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Was war das, Tobi? Ich hatte gerade eben noch Twitter offen. Warum? Und da stand gerade: Roommates accidentally play the Super Mario Brothers theme song during a game of ping pong. Und dann habe ich mir gedacht, what? Und dann musste ich auch gleichzeitig Hallo sagen. Und da kam dann, dass sowas kommt von sowas. Also Halo. Aha. Ja. Ja. Wir schreiben die Folge 291. Herzlich willkommen dazu. Wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen werden? 291 erinnert mich doch da ganz spontan und so aus dem Bauch raus an die Galerie 291, die natürlich, wie wir alle wissen, eine avantgardistische Kunstgalerie in der Fifth Avenue in New York war. Natürlich. Und unter anderem prädadaistische Tendenzen in ihrer Hauszeitschrift Camera Work und 291 Künstlern ein Forum gegeben hat, mit die prädadaistische Tendenzen hatten. Lest euch doch selber durch auf Wikipedia. Ich glaube, das ist 291. Ja. Ich glaube, das ist der Untertitel für unseren Podcast ganz grundsätzlich. Lest euch doch selber durch auf Wikipedia. Ja. Ja. Ich meine, wenn jetzt Google da eine richtige Schnittstelle anbieten würde und das nicht ausschalten würde bei speziellen Dingen, wenn man die gewissen Worte sagt, um den Okay-Mann zu aktivieren, dann könnte man das ja jetzt einfach hier so einbauen. Also Podcast gesteuerte. Ne, da war doch letztens dieses Ding, das irgendwie Burger King. War das Burger King? Ja, hatte ich das nicht im Podcast sogar erzählt? Nee, kann sein. Dass Burger King in einer Werbung gesagt hat, die Werbung ist jetzt zu kurz, um euch jetzt zu erzählen, was alles im Whopper drin ist, aber okay, Google, was ist im Whopper drin? Ja. Kann ich euch ja auch erzählen. Vielleicht sogar Alexa. Nee, okay, Google, da bin ich mir relativ sicher. Das lief dann eine Stunde, da hat Google das abgeschaltet. Ah. Dass es gesagt wird. Aber ich fände es ganz cool, so eine audio-getriggerte, Podcast-getriggerte Alexa oder Google oder apropos, ich habe den wichtigsten Punkt gar nicht in die Agenda geschrieben. Alexa. Das ist der andere Untertitel für unseren Podcast. Genau. Ja. Ich wollte jedenfalls ein Audio-Interface für Siri, Alexa und Google, wenn wo man zum Beispiel einen Ton einblenden kann, wo dann das Gerät weiß, das ist jetzt von einem Podcast getriggert und dann kann man da zum Beispiel Shownotes triggern oder sowas. Ich kann, wenn du das jetzt noch nicht in der Agenda hast, kann ich das leider nicht als Beweis zulassen und du wirst es in der Revision dann nochmal probieren müssen. Genau. Ich muss jetzt trotzdem über Alexa sprechen als erstes. Okay, dann mach das. Hab ich noch gar nicht? Oder im Podcast? Ich glaube, du hast noch gar nicht. Ich verstehe. Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass... Vor dem Podcast. Das war in unserer geheimen Patreon-Pre-Show. Richtig. The Lost Patriot. Alle, das ist doch eigentlich Patronen. Auch ein schöner Titel für so einen Podcast. Wie heißt denn das? Alle unsere Patronen? Keine Ahnung. Die uns patronisieren? Ja. Alle patronisieren uns nicht. Gönner, die Alexa. Haben das in der Pre-Show gehört. Ich habe ja mit Alexa eigentlich ganz wenig zu tun. Hm. Aber Aga hat mit Alexa viel zu tun, denn sie hat sie sich einfach mal gekauft. Und zwar wollte sie Alexa kaufen. Geht natürlich gar nicht, denn die heißt ja gar nicht Alexa, sondern das ist Amazon Echo? Echo, ja. Genau. Hm. Echo. Amazon Echo. Gut geraten. Das Allerlustigste war, das musste dann auch ganz schnell gehen. Das heißt, Aga hat Amazon Echo über Amazon Prime bestellt und hatte dann eine Stunde später Alexa zu Hause. Oh, krass. Rumfliegen. Genau, Alexa ist sozusagen eine Standalone-Siri oder Standalone-OK-Google. Wie heißt denn die OK-Google-Variante? Hat die auch einen Namen? Dot, glaube ich, oder? Oder ist das auch Amazon? Das kann sein, ja. Gut, okay. Genau, also ist so ein Standalone-Ding im Grunde sowas wie ein, und dazu benutzen wir es jetzt auch hauptsächlich, so eine Art Lautsprecher mit Internetanbindung. Ich verbessere mich, es ist Google Home. Google Home? Ja. Oh Gott, das ist aber kein günstiger Name, denn das kann man sehr gut verwechseln in seiner Funktion. Genau. Mit Apple Home und so Kram. Es gibt Amazon Echo und Amazon Echo Dot. Das ist das kleinere, glaube ich. Genau, das ist das, ist glaube ich der Verstärker oder so, wenn du in mehreren Zimmern, aber ganz habe ich es auch nicht verstanden. Ja. Also wir haben das große gekauft, das ist so eine Art Stange, die schließt man an den Strom an, sagt, ihr richtet das ein über eine App. Und dann kannst du sagen, unser Internet ist das und das. Und dann wählt sich dieses Ding, was wir immer Alexa nennen, weil man spricht es mit Alexa an. Alexa macht bla bla bla. Oder Alexa, wie wird das Wetter? Alexo, wie wird das Wetter? Ich sag jetzt immer Alexo für die Leute, die es zu Hause haben. Aber am besten spielt ihr den Podcast eben mit Alexo ab, dann kann es nicht passieren, weil es triggert sich dann nicht selber. Also das ist eine Stange, mit der kann man reden, so wie mit Siri, und die macht dann Dinge. Ursprünglich hat Amazon sich, glaube ich, vorgestellt, dass man damit Dinge kauft. Das tun wir momentan zu Hause nicht. Was wir machen, ist, sie nach dem Wetter zu fragen oder nach einem Podcast zu fragen. Dann spielt sie einen Podcast ab oder nach Musik oder nach der News-Zusammenfassung. Dann liest sie News vor, was auch ganz praktisch ist. Oder einen Wecker kann man auch stellen. Also eigentlich alles Dinge, die man mit Siri machen kann. Der Unterschied ist, die ist mehr oder weniger always on, hört also die ganze Zeit zu und reagiert deswegen auch schneller. Also die Latenz ist wesentlich kürzer als bei Siri, was einen dazu bringt, sie auch zu benutzen. Und man hat halt gleich sozusagen den Lautsprecher dabei. Also es ist eigentlich wie ein Radio, mit dem man spricht, habe ich das Gefühl. Jetzt wurde das Gerät ja unglaublich gelobt in Amerika, dass es nicht sehr viel kann, das, was es aber kann, unglaublich brillant kann. Okay. Ja. Mit super hoher Treffsicherheit. Ich kann das nicht bestätigen. Es fühlt sich viel responsiver an als Siri. Die Trefferquote ist auch höher als bei Siri, habe ich das Gefühl, weil bei Siri ist sie gefühlt halt bei 20%. In Wirklichkeit sind es dann wahrscheinlich 90%. Aber wenn ich mit jemandem rede, will ich nicht, dass der mich in 10% der Fälle nicht versteht, weil dann werde ich genervt. Ja. Deswegen benutzt man Siri so selten. Bei Alexa ist die Quote höher. Anscheinend aber eher in Amerika, denn hier, ich habe große Probleme mit Siri, mit Alexa. Ich habe wesentlich größere Probleme als Aga. Also wenn Aga dasselbe sagt wie ich, dann wird sie verstanden und von mir halt nicht. Dann gibt es so Seltsamkeiten wie Alexo, bitte stell dich in einer Stunde aus. Das versteht Alexo auch und sagt dann, für wie lange? Eine Stunde. Okay, ich stelle mich in einer Stunde aus. Und so geht das Prozedere jedes Mal, wenn man sagt, Alexo, stell dich in einer Stunde aus. Was aber nicht funktioniert, ist, Alexo, stell dich aus. Dann fragt sie nicht nach, wie lange. Glaube ich jedenfalls. Sondern dann stellt sie sich, glaube ich, aus. Also da gibt es solche Sachen und dann so nervige Sachen wie, Alexo, spiel den Podcast Fanboys, funktioniert wunderbar. Also Grundvoraussetzungen haben geklappt. Aber Alexo spielt den Podcast Ein Huhn auf dem Hühnerhof. Und den stellen wir uns vor, den gibt es. Der ist aber nicht in TuneIn drin, also in diesem Podcast-Verzeichnis von Amazon. Mhm. Dann sagt Alexo, sie hat es nicht gefunden und sagt, ich spiele jetzt eine Musik für dich, die du mögen könntest. Nein, ich will aber keine Musik hören, wenn ich einen Podcast hören möchte. Andere Kunden, die diesen Podcast nicht gefunden haben, hörten auch. Mhm. Ja. Das Interessante ist, es war jetzt gut genug, zumindest eine kurze Zeit lang. Offensichtlich hat sie auch Probleme mit meiner tiefen Stimme. Ja. Eine Zeit lang war es gut, weil man merkt, wie cool das in Zukunft ist, wenn das erstmal funktioniert. Wenn ich sage, Alexo, mach das Licht dunkler im Wohnzimmer. Also das, was wir aus diesen ganzen Science-Fiction-Filmen kennen, das wird kommen und es wird Spaß machen, weil es Spaß macht. Das ist halt was, hands-free. Ja? Ich gehe ins Wohnzimmer und sage, mach das Licht an. Das ist total natürlich und wenn ich davon ausgehen kann, dass das Gerät mich so oft versteht, wie eine Internetseite im Netz verfügbar ist, nämlich mit einer Erfolgsquote von 99,99 was, keine Ahnung, wie die tatsächlichen Zahlen sind, dann funktioniert es, dann will ich es auch haben, aber es ist halt genau so, ich will dann halt auch sagen, jetzt regel die Heizung runter und jetzt mach den Fernseher an und was weiß ich. Ich glaube, das ist eine der wenigen Science-Fiction-Visionen, die genauso kommen werden, wie wir sie aus den Filmen kennen und die auch sinnvoll sind. Ja. Ja, aber Alexo ist es noch nicht. Ja, das ist wahrscheinlich dann so eine Mischung aus deiner relativ tiefen Stimme und Deutsch. Ja, ja. Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass sie deutsche Bands oder so zum Beispiel nicht versteht, wo sie immer noch Probleme hat. Aber ja, wahrscheinlich ist es auch das Deutsch. Und das Deutsch ist ja nicht bloß, ja, die geben sich halt mit anderen Sprachen nicht so viel Mühe, sondern wir haben halt keinen so klaren Satzbau wie im Englischen. Im Englischen hast du halt viel weniger Fälle, die du berücksichtigen musst. Ist ja auch schon bei Adventure-Spielen seit Ewigkeiten ein Problem. Ja, aber wobei ich weiß jetzt nicht, ob das Problem ist. Aber ja, kann natürlich sein. Ja, da kommt wahrscheinlich einiges zusammen. Wir sind auf jeden Fall da noch nicht bei befriedigenden Ergebnissen. Korrekt. Ja, befriedigende Ergebnisse ist ein gutes Stichwort. Die accidentally Überleitung. Es geht nämlich um den vierteljährlichen Quartalsbericht, um eine weitere Redundanz in diesen Podcast einzubauen, den Apple alle 3 Monate? Nein. Ja, so ungefähr alle 90 Tage veröffentlicht. Ja. Der ist rausgekommen. Wir haben den auf der Agenda. Gibt es denn irgendwas Spannendes dazu zu erzählen? Die Trends setzen sich fort und der Mac performt ganz okay. Also ganz gut. Ja. Aber mehr gibt es eigentlich nicht so zu sagen. Ich hab irgendwie ab. 2 unterschiedliche Dinge dazu gelesen. Einerseits hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, hier iPhones verkaufen sich plötzlich weniger, Aktienkurs fällt, Ausrufezeichen, alles ist schlimm. Und auf Daring Fireball habe ich gelesen, alles wie erwartet, alles okay. Naja, also dass du das auf Daring Fireball bis zu dem Tag lesen wirst, wo Apple pleite ist klar. Und komplett verkauft wird, das ist eh klar. Ich denke, wir haben mittlerweile die Zone erreicht, wo es nicht mehr so eindeutig alles rosig ist, dass du ausgelacht wirst, wenn du sagst, es ist ja jetzt nicht berauschend. Also die Rosé-Zone, die hellrosa-Zone. Genau, Rosetta. Die Rosettenzone. Rosetta ist vor Rosetta-Stein. Was war denn nochmal Rosetta? Rosetta war diese Emulation von dem alten Betriebssystem, genau, oder? Genau. Ja, genau. Also die Zone haben wir, glaube ich, verlassen. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt ein normales Unternehmen mittlerweile. So sehe ich das. Ja, aber schon lange. Ja. Ja, aber jetzt ist es einfach, es trieft so langsam durch und in den Quartalszahlen siehst du es auch. Es gibt natürlich ein Easter Egg, wo man sagen kann, ja, ich weiß ganz genau, warum die iPhones jetzt stagnieren. Natürlich, weil dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum vom iPhone ist und alle auf das iPhone 7 warten. 8. 7, 8. Ja. 8. Das 10th Anniversary iPhone. das iPhone das Super glaube ich SE. Aber nicht. Das glaube ich aber nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass. Aber ganz grundsätzlich nähern wir uns halt so langsam dem letzten der letzten Lebensphase dieses Hardware-Produkts, bevor es durch ein neues ersetzt wird. Insofern ist es auch normal, dass es sich langsam weniger verkauft und die Leute halt einfach auf ein neues Gerät warten. Das ist jetzt ausgerechnet irgendwie das 10. Jubiläum ist, glaube ich, da relativ egal. Ja, was wohl ganz gut performt hat, war so die Kategorie Other, wo so die Watch und das Apple TV, aber auch die in ihr AirPods drin vorkommen. Die gibt es jetzt mittlerweile immer noch nicht im Laden, oder? Mm-mm. Ich Quantitäten sind immer noch nicht gegeben, soweit ich weiß. Eigentlich erstaunlich, wie schwer das ist, sowas zu produzieren. Da bin ich gespannt. Ich war ja jetzt letztens im Gravis, weil ich meine Kopfhörer komplett austauschen musste, weil wir waren ja auf der Amaze. Ach, die Überleitungen. Wir waren ja auf der Maze letzte Woche und haben irgendwie unser halbes Kopfhörerzubehör da verloren. No. Nämlich alle Adapterchen und so. Und mittlerweile denke ich auch, wozu brauche ich eigentlich diesen normalen Mitadapter? Ist es viel flexibler und viel cooler? Also wozu brauche ich die neuen Kopfhörer fürs iPhone? Ja. Weil ein Kopfhörer mit Adapter kann ich halt in beide Geräte reinstecken. Ja. Und da war ich beim Gravis und die haben irgendwie in München umgebaut und da war ich total schockiert, weil die haben ganz normal da so die Adapter hängen, aber alles ist mittlerweile mit so einem Schloss versiegelt. Das heißt, du kannst im Gravis überhaupt nichts mehr einkaufen, wenn du nicht zuerst zu einem Mitarbeiter gehst. Ah, okay. Was so für mich die Einkaufsfreude, Erfahrung ganz krass in die roten Zahlen schießen. Ja, das ist so ein bisschen also das so. Das macht überhaupt keinen Spaß, weil ich gerade so bei dem Zubehörkram, da fummel ich gerne rum und denke mir, oh ja, das nehme ich mit, auch das nehme ich noch mit. Das will ich nicht alles vorher wissen, was ich noch mitnehme. Ja. Es ist ein bisschen lustig, weil es gibt ja diese Podcast-Sponsoren Harry's, die irgendwie diese Razors verkaufen im US-Markt. Und da ist eine der Slogans sozusagen, dass du eben nicht jemanden fragen musst, um dir diese komische Glasbox aufzuschließen, damit du deine Rasierklingen rausnehmen kannst, die offensichtlich in Amerika verbreitet sind, und dass du es einfach im Internet bestellen kannst. Und da jetzt den gegenteiligen Weg zu gehen, ist so ein bisschen schwierig. Naja, vor allem, das ist für mich schon fast so eine Klatsche, bitte geh ins Internet, du kannst hier eh bloß gucken. Ja. Und nichts mehr wirklich angucken. Ja. Darfst nichts mehr berühren. Also warum soll ich denn dann noch in den Laden rennen? Ich meine, ja, das war jetzt noch eine Sache, das geht jetzt schneller, aber wie gesagt, wir haben es ja auch schon, oder ich habe es ja vorhin auch angesprochen, mit Amazon Prime Now kriege ich sowas halt auch in einer Stunde. Ja. Aber du sagtest das gerade schon, das war die Amaze und die können wir, wo wir das so schön im Flow sind, auch gleich vorziehen. Was hast du denn auf der Maze gemacht, außer deine Kopfhörer zu verlieren? Gefroren. Also ich muss sagen, die Maze, ich würde jetzt nicht sagen steht und fällt, aber so ein bisschen hängt das hängt viel am Wetter. Viel am Wetter, genau. Wie man sich da so fühlt. Und dieses Jahr war das Wetter nicht gut genug. Das heißt, ja, ich habe mich nicht so locker, flockig gefühlt und mich eher ein bisschen durchgehetzt gefühlt und es war ja auch noch die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises am Mittwochabend und es war auch eine Terminkollision, war in den letzten Jahren nicht so. Deswegen war die MS für mich eh schon ein bisschen kürzer und deswegen auch nicht so organisiert, außer anderem auch weil Tobi ja dieses Jahr nicht dabei war, der letztes Jahr dann alles sehr akribisch sich angeguckt hat. Ja, ich war ganz brav. Ich bin am Tag davor angereist als so nur für Presse, nur so eine Info-Überblick, wo die coolen Kids gar nicht kamen und das war sehr informativ und hat mir einen guten Überblick gegeben. Hm. Du hast ja auch letztes Jahr mit dem Entwickler von Liebe Oma gesprochen, so ein Kurzinterview, ja. Der ja jetzt mittlerweile bei AS2 arbeitet, was im Monument Valley gemacht hat. Ja. Unter anderem habe ich erfahren, dass auch Lea Schönfelder mittlerweile bei AS2 ist. Das ist die, die auf der Amaze mal den Most Amazing Game Award mit Perfect Woman gewonnen hat. Hm. Und Lea Schönfelder hat mich eigentlich zum Indie-Game gebracht. Die hat nämlich vor Jahren diesen Spielesalon in Kassel organisiert und mich da eingeladen. Interessant. Kann man auch alles in diesem Podcast nachvollziehen, irgendwie, wenn man gut sucht. Ja. Ich gelobe jedenfalls meine Verfehlung, dieses Jahr wieder gut zu machen und nächstes Jahr da wieder hinzufahren. Und dann machen wir auch ganz viele Interviews. Genau. Das nehmen wir uns vor. Martin, hattest du denn Zeit, die Ausstellung anzugucken? Ja. Die Ausstellung war dieses Jahr, hatte Höhen und Tiefen, fand ich. Also es waren sehr viele Titel dabei, die haben sich sehr gut geeignet, so für so ein Festival. Und ein paar habe ich mich gefragt, warum die jetzt da sind. Also es gab irgendwie so ein Wolf-MMO-Style-RPG-Dings. Wo denn das? Es gab so einen Wolf-Simulator, da warst du ein Wolf. Du bist halt so rumgelaufen und konntest andere Tiere wittern und so. Und das war halt irgendwie so ein Spiel, ich glaube, da muss man halt mehrere Stunden rein investieren, bevor man sich da ein gutes Urteil zu bilden kann. Deswegen war das halt nicht so super geeignet. Und es gab auch so ein, zwei Sachen, da fand ich die Bedienung und das Konzept jetzt nicht so eingängig, dass ich mich jetzt da reinfuchsen wollte vor Ort, irgendwie, wenn hinter mir irgendwie eine Schlange ist und da irgendwie geschäftig alle rumlaufen. Auf der anderen Seite waren auch super Sachen da, wie zum Beispiel dieser Schallplatten-Controller. Der den Publikumspreis auch gewonnen hat. Also grundsätzlich muss ich sagen, sie haben ja mal wieder den Raum umgebaut, wie sie das irgendwie jedes Jahr machen. Ich fand es irgendwie letztes Jahr angenehmer, strukturierter. Und man konnte so im Rundkurs laufen und hat irgendwie nichts verpasst. Ja. Dieses Jahr war ich eher so in dem Bereich, wo auch der Plattenspieler stand und den anderen, den vorderen mit dem Melon Game Jam, habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Und das stimmt. Gefühlt war das durch diese Zwischenwand, die sozusagen den ganzen Raum in zwei Teile geteilt hat. Ja. Aber zu dem Plattenspieler. Der Plattenspieler hat einen der Preise gewonnen, den Publikumspreis. Magst du es erklären oder soll ich? Naja, es ist im Prinzip ein Plattenspieler, der quasi von oben angestrahlt wird von einem Beamer und dieser Beamer projiziert ein Spiel auf den Plattenspieler, das du durch Scratchen und Bewegen des Plattentellers steuerst. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gab zwei Spiele da drauf. Das eine fand ich besser als das andere. Und zwar war das mit dem Pendel, wo du so eine Art Pendel hattest. Mhm. Das hat mir besser gefallen. Interessanterweise auch der Kopf, der Steg von dem, der Abnehmer. Ja, der Abnehmer war sozusagen in der Menüauswahl. War das so der Mauszeiger? Und süß. Der hat angegeben, welches Spiel gestartet wird. Also sehr schönes Teil, weil sozusagen dieses Artefakt Schallplattenspieler genommen wurde und komplett integriert, sowohl als Input-Device als auch als Screen. Sehr schöne Idee. Ja, fand ich auch sehr schön. Dann gab es noch einen Flipper zum selber malen. Das fand ich als Konzept auch super und das hat wohl auch sehr gut funktioniert. Hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, den Flipper zum selber malen. Das war so ein Arcade-Automaten, Klemmbrett, muss man fast sagen. Also es war ein Arcade-Automat mit einem Klemmbrett. Mhm. Da konntest du ein weißes Blatt Papier drauf tun und dann gab es Stifte in verschiedenen Farben, also gelb, blau, grün, rot und konntest auf dem Papier rummalen. Ja. Und ein blauer Punkt war zum Beispiel einer dieser, wie nennt man die? Beweglichen Teile beim Flipper. Paddle, keine Ahnung. Ja, genau. Also eins dieser Paddle, ist es, glaube ich. Paddles. Ja. Wenn ich eine blaue Linie gemacht habe, war das einfach ein Rand oder eine Begrenzung. Wenn ich eine gelbe Form gemacht habe, dann war das sozusagen ein Preis, den man abschießen muss. Die roten Dinger waren Bumper und die grünen waren, glaube ich, Geschwindigkeit oder so. Und man konnte da wirklich schöne Sachen machen. Es haben sich so zwei Fraktionen ausgebildet. Die eine hat einfach was Hübsches gemalt. Die andere hat versucht, cooles Gameplay zu machen und hat beides funktioniert. Ja. Ich habe mich mit Aga einfach hingestellt und wir haben gesagt, du hast die rechte Hälfte, ich habe die linke Hälfte des Papiers und dann haben wir einfach gemeinsam darum gemalt und das hat auch Spaß gemacht, den zu spielen. Sehr schön. Also sehr coole Idee. Theoretisch konnte man mit Tipp-Ex auch Sachen wieder rückgängig machen. Nee, das Schöne war halt, dass es so ein kurzer, iterativer Prozess auch war. Du hast eine Linie gemalt, hast das gescannt, konntest das gleich ausprobieren, wie es funktioniert und dann immer weiter deinen Flipper verfeinern. kleine Anekdote dazu. Ich habe gestern gelernt, was Flipper heißt. Was Flipper heißt? Ja, Flipper heißt. Pinballmaschinen oder was meinst du? Nein, Flosse. Flosse. Das ist das englische Wort für Flosse. Und jetzt verstehe ich, warum der Flipper-Automat Flipper heißt und Flipper der Delfin-Flipper heißt. Und ich verstehe, da fügen sich Dinge für dich zusammen. Wir sind die Fischschuppen von den Augen. Ja. Wobei die Schwanzflosse heißt dann Tailfin. Mein Gott, aber ich kenne keine Fernsehserie, die Tailfin heißt. Wenn ihr euch beschweren möchtet, dass Delfine keine Schuppen haben, wendet euch bitte an @zeitweise auf Twitter. Ja. Ja. Genau. Andere Spiele, ist dir noch was aufgefallen? Das waren so die Highlights jetzt für mich irgendwie. Das waren die beiden auffälligsten. Ne? Ja, ja. Es gab, eins, was ich mit Begeisterung gespielt habe, das war so mein Go-To-Spiel, wo ich immer einfach so ganz kurz zwischendurch gespielt habe, hat auch einen Preis gewonnen, war ein Spiel mit 4 Tastaturen und Wörtern. Mhm. Im Grunde war es ein Rennen mit Wörtern. Und das Ganze hat ein bisschen funktioniert wie Familienduell. Du hast immer einen Begriff gekriegt, zum Beispiel rosa-rot. Und dann musstest du den ergänzen mit einem Subjekt. Ja. Also zum Beispiel rosa-rote Brille. Das Ganze auf Englisch, da gibt's dann kein Problem mit der Beugung. So wie im Deutschen. Also, die Begriffe, je nachdem, was du hingeschrieben hast, hat halt unterschiedlich Punkte gegeben, je nachdem, wie viele Leute das Gleiche ergänzt haben wie du. Und das hast du auf Zeit gemacht gegen die anderen, die gleichen Begriffe hatten und halt auch schnell getippt haben. Fand ich hat sehr viel Spaß gemacht. Ist halt wieder das typische Problem, ist auf Englisch, auf Deutsch funktioniert es aus technischen Gründen nicht so gut und war aber toll. Ich habe noch was gespielt, das nicht wirklich ausgestellt war, aber zu dem es einen Talk gab, und zwar Accounting. Accounting ist irgendwie ein Virtual Reality Spiel von Crows, dem Studio von einem der Macher von der Stanley Parable. Und habe mir irgendwie am ersten Tag bin ich so durchgefroren gewesen, weil irgendwie nirgendwo gut geheizt war und ich diese Talks angeguckt habe und es war halt kalt. Dann bin ich irgendwie abends heim, also relativ früh abends heim und dachte mir, jetzt spielst du dieses Spiel noch, wenn du den Talk dazu schon gesehen hast, weil das gibt's umsonst auf Steam. Und es ist eine interessante Erfahrung. Also es ist so ein bisschen, also es ist co-produziert mit dem Macher von Rick and Morty. Sprich, es wird sehr viel geschrien und es ist sehr absurd. Und das ist so ein bisschen Inception meets Leute schreien dich an Simulator. Und ich glaube, man muss das mal gespielt haben. Es ist ein interessantes Vignetten-Ding für Virtual Reality, aber man muss schon auch eine Belastbarkeit mitbringen. Es ist jetzt nichts für Leute, die leicht gestresst sind. Ist das so ähnlich wie dieses eine Double Fine Ding jetzt von der Ninja Fortnite, die ich übrigens nur sehr am Rande diesmal verfolgt habe? Ich habe die auch noch nicht. Also ich habe die Videos alle an meiner Queue, aber ich habe die noch das, nicht. Das geguckt. Problem war übrigens, die kamen sehr verspätet, die Videos erst. Da hatte ich dann das Interesse schon verloren. Ja, genau so. Irgendwie. Was ich noch angeguckt habe, ist, das gab es nur einen Tag zu sehen, ist Lonely Mountains Downhill. Von ja, da wollte ich eigentlich auch sehen, aber habe ich nicht gesehen, leider. Und das ist so eine kleine, so ein Polygrafik-Spiel. Low-Poly, mit dem du, wo du mit einem Fahrrad den Berg hinunterbretterst, muss man mehr oder weniger sagen. Und mir hat die Grafik schon von Anfang an toll gefallen. Und jetzt durfte ich auch mal spielen. Und das, also eigentlich ist es so ein Thema, ich brettere mit einem Fahrrad einen Berg runter, denke ich mir, gern, das interessiert mich so null. Aber als ich dann gespielt habe, war ich total heiß drauf. Weil es ist einfach so hübsch und es macht auch so Spaß, da runter zu brettern und die Physik sind cool und das Feedback ist cool und ja, ich freue mich da sehr drauf. Nice. Ich schätze, das wird aber noch ein Jahr dauern oder so. Ja, ist das wahrscheinlich. Ja, ansonsten gab es bestimmt noch bestimmt. Gab es wieder das, stand der Flügel wieder rum? Nee, der stand diesmal nicht rum. Doch. Interessant. Da, wo denn? Also den am ersten Tag stand er direkt rechts neben dem Eingang. Ach doch, ja, genau. Da, er stand an einer anderen Stelle. Ja, doch. Er stand einfach an einer anderen Stelle. Es gab noch ein schönes Spiel, da hatte ich aber keine Zeit, es zu spielen. Das war recht abstrakt, Multiplayer, wo man mit so Quadraten durch Levels rumgehüpft ist und es kamen immer tödliche Fallen. Also die Levels waren so 10 Sekunden lang. Und du musstest halt versuchen, das zu überleben. Und wenn keiner überlebt hat, dann hat sich der Level wiederholt, sodass du den lernen konntest. Nice. Das war ein ganz spannendes Konzept dabei. Ist von einem Spanier und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist echt ein cooles Konzept. Ja, also, aber es war immer voll. Also es waren immer 4 Leute da, die es gespielt haben. Wir haben sogar den Trick gemacht, während der Preisverleihung uns die Ausstellung anzusehen, damit wir da mal ein bisschen Zeit haben. Aber selbst da war voll. Und dann waren wir noch mal. Auch den Trick gemacht. Dann waren wir noch am Samstag da, wo eigentlich nichts mehr los ist, so Familientag. Und selbst an diesem Tag war das noch besetzt die ganze Zeit. Es war bestimmt schlecht. Ja. Ach je. Bestimmt ganz, ganz übel. Ja. Ja. So viel dann zu Armees, glaube ich. Schreiten wir fort in der Agenda und wir haben mal wieder unangenehme Themen und zwar ein Provider sperrt einen User und Swatting gleichzeitig. In der Kategorie Swatting News. Es ist mich interessiert halt die Schnittstelle zwischen Spielen und der Realität. Und eine Sache, die an Swatting mich interessiert, ist, wie wird damit umgegangen? Es ist ja schwer zu verfolgen und eigentlich ein mittelschweres, eigentlich ein Verbrechen. Ne? Ja, so. Ja. Und auch sehr verboten. Und in Amerika, wenn sie dich dann fangen, tatsächlich dabei erwischen, dann sperren sie dich auch gerne ein. Jedenfalls, es gab einen Streamer und aus dem Artikel liest man raus, der streamt recht oft und der hat so eine Fanbase, die ihn ganz gerne mal ärgert und ihm die Polizei ruft da, wo er gerade rumhängt. Also der scheint nicht zum ersten Mal geswattet geworden zu sein. Ich glaube, man muss dazu sagen, das ist kein herkömmlicher, ich setze mich vor den PC und streame jetzt irgendwie Doom-Streamer, sondern das ist einer, der in der relativ neuen Kategorie IRL streamt bei Twitch, also in real life. Und da sind halt auch viele dabei, die einfach nur sich quasi abfilmen, wie sie irgendwie rumsetzen. Ich habe heute mal auch reingeguckt, da war ein Müllmann, der irgendwie in seinem Müllauto vorne eine Webcam installiert hat und das streamt. Also da sind die absurdesten Sachen bei. Jedenfalls der hat sich irgendwie beim, ich glaube, iPad-Zocken gefilmt und ist dann in ein Flugzeug gestiegen, woraufhin ein Fan eine Bombendrohung für dieses Flugzeug per Telefon gemeldet hat. Und dann haben sie ihn quasi aus dem Flugzeug wieder rausgezogen. Genau. Und das ist jetzt so eine Meldung, die so eher, die wir jeden Tag hätten bringen können. Und dann hat ihn Twitch gebannt, die Seite, auf der er gestreamt hat. Ich habe nicht genau rausgekriegt, warum. Also es ist wohl, weil er seinen Ort geshared hat, also seinen Ort mitgeteilt hat. Wo die AGBs von Twitch sagen wohl, dass du nicht sagen darfst, wo du bist. So, also im Stream. Eben wohl auch, um Leute zu schützen wahrscheinlich, oder dass sich Twitch da selbst nicht straffer macht, kann man jetzt aus Perspektiven betrachten. Ist natürlich gerade, wenn du so ein Konzept hast von IRL-Streams, schwierig. Also wenn der Müll mal mit seinem Müllauto rumfährt und das ist, findet man im Zweifel raus, wo der lang fährt. Und genauso, wenn der sich in das Flugzeug setzt, findet man auch raus. Ja, ich fand es nur bemerkenswert und so auch ein bisschen erschreckend. Aber ja, man darf nicht vergessen, dass Twitch seit ein paar Jahren Amazon gehört. Ja. Und die sind natürlich nicht so edgy und eher risikoscheu, ja, was das angeht. Und versuchen da die Bälle flach zu halten und möglichst zu verhindern, dass Leute, dass sie da in die Negativschlagzeilen kommen. Aber so kommen sie doch wieder in die Negativschlagzeilen. Ja. Schon, aber andere Negativschlagzeilen. Ja, das stimmt, ist wieder so ein Fall, wo du sagst, ja, eigentlich ist es ein klarer Bruch der Bedingungen und dafür haben sie jedes Recht, ihn zu bannen. Und dumm gelaufen, der arme Kerl, gespottet worden, aber selber schuld, dass er gebannt wurde. Und ich denke, dass da nicht so große Wogen wogen werden, aber die Message ist halt. Es ist halt vor allem absurd, wenn Twitch irgendwie schon solche Kategorien einführt für Leute, die quasi ihren Alltag streamen, dann passen die AGBs da halt nicht zu, weil das ist halt extrem schwierig, gerade wenn du so ein mobiles Setup hast, deinen Alltag zu streamen, ohne dass Leute rausfinden, wo du bist. Das stimmt. Das war auch ganz interessant, wenn du von AGBs redest, weil ich habe noch mit ein paar Leuten über die EU-Förderung gesprochen. Wir haben es hier nur kurz erwähnt gehabt und gar nicht gesagt, was das ist. Ganz kurz gesagt in einem Satz. Die EU-Games-Förderung verbietet einem, die ersten 8 Monate einen spielbaren Prototyp zu haben, ja, von einem Spiel. In der Regel habe ich normalerweise nach einer halben Stunde zwischen Idee und Spielentwicklung den spielbaren Prototyp. Der ist natürlich lange noch nicht fertig. Aber der ist halt auch essentiell, um festzustellen, ob diese Idee überhaupt Sinn macht als Spiel. Genau. Und selbst wenn ich nicht in einer halben Stunde habe, nach spätestens 2 Monaten sollte man irgendwas spielbar wenigstens haben, ja, weil sonst weiß ja nie, ob sich das lohnt, jetzt 8 Monate dran zu arbeiten. Das Interessante war, ich habe auf der MS mit einigen Leuten darüber gesprochen und alle durch die Bank waren sich nicht bewusst, dass diese so absurde Sache existiert. So absurde Regelung existiert. Also alle wussten, ja, das ist halt Förderung. Förderung ist immer ein bisschen absurd, aber das ist so absurd. Also manchen muss ich das richtig gehend lange erklären, was da der Fall ist. Und unter anderem waren da auch Leute dabei, die gefördert worden sind, die diese Förderung bekommen haben. Ja. Ich weiß gar nicht, was mich mehr erstaunt, dass das keine Sau liest, die Bedingungen, oder dass ihr die Einzigen seid, die die lesen. Wir haben sie ja dann offensichtlich auch bloß gelesen, weil nachgefragt wurde. Okay. Ja, dann. Also ja, wir haben es halt so verstanden, wie jeder vernünftige Mensch es versteht und wie auch alle anderen, die ich kenne, die irgendwie die Förderung beantragt haben, es verstanden haben oder beantragen würden, es verstanden haben. Tja, krass. Und das ist halt mit diesen AGBs, um wieder zu Twitch zurückzukommen, das ist halt genau das Ding. Du hast da eine Regel, die wird normalerweise einfach übersehen oder nicht ausgeführt und dann bei manchen Leuten halt schon. Ja. Und das führt dazu wieder, dass dieses ganze legalistische Argument in sich zusammenbricht. Weil da kannst du dich dann nicht mehr drauf berufen, ja, es gibt ja eine Regel, wenn du die bei 90% der Leuten nicht enforcest, sondern bloß bei ganz bestimmten und dann vielleicht auch noch dann vielleicht auch noch vorher sagst, okay, bei der Gruppe machen wir das, bei der anderen Gruppe machen wir es nicht. Ja. Dann ist es überhaupt nicht mehr gerecht. Ja. Selbst wenn das auf Papier steht, dass das eine Regel ist, an die sich alle halten müssen. Ja, vor allem, wenn du das Gefühl hast, das macht gar keinen Sinn und das ist ein Artefakt von irgendwas und diese Regel gilt für mich speziell jetzt wahrscheinlich nicht, weil meine Umstände überhaupt nicht in dieses Regelwerk reinpassen, und dann doch im Zweifel, dann wird der Strick draus gedreht. Ja, Ja. Twitch will da ganz klar seinen Arsch retten und es ist halt schade, dass es das Opfer von Spotting dann auch noch auf die Art nochmal auf den Sack kriegt. Der streamt es auf YouTube weiter. Gibt ja genug Plattformen, die. Ja, und hat, glaube ich, auch nochmal bei Twitch ein, wie heißt sowas? So ein Appeal. Appeal. Einspruch eingelegt. Einspruch eingelegt, genau. Das ist aber nicht nur Twitch vergrault seine User, sondern auch andere Twitch-User werden einfach so vergrault. Die Rundfunkbehörden. Genau. Ich glaube, wir haben vor Jahren mal vom Jugendmedienstaatsvertrag gesprochen. Ja, ich habe damals, das muss eine einstellige oder maximal zweistellige Nummer von Podcasts sein, habe ich sogar mal eine Unbedenklichkeitsanfrage ans ans Bayerische Rundfunkamt geschickt in Sachen Podcasts, ob das okay ist, wenn wir ohne Rundfunklizenz podcasten. Und zurückkam, ja, ist okay, unter Vorbehalt, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Aber also erstmal ist okay. Genau, vor Jahren dreute ja ein neuer Jugendmedienstaatsvertrag, der unter anderem sowas wie Öffnungszeiten im Internet und Rundfunklizenzen für Podcasts und so vorgesehen hat. Der kam ja dann nicht, weil er dann ganz kurz vor knapp gekippt wurde. Ich glaube, es wird sich gerade auch wieder um eine neue Regelung bemüht. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt. Und wahrscheinlich ist auch eine Novelle an sich wichtig, denn grundsätzlich gibt es eben die Pflicht zur Rundfunklizenz. Und bei dem Artikel, den ich jetzt darüber gelesen habe, ging es wohl um Regelmäßigkeit und dass man ein Programm sozusagen auch vorher ankündigt. Also natürlich auch darüber hinaus eben noch Reichweite und also wie viel Publikum hast du und aber eben auch Regelmäßigkeit und Programm und das alles. Nun kann man das natürlich machen, gerade Deutschland kann das natürlich machen, wenn es weiter beim Internet ganz weit hinten bleiben möchte. Und die Rundfunkmedienanstalten haben dann, in dem Fall war das jetzt, darum geht es aber nicht, Pete Smith abgemahnt und gesagt, bis Ende April müssen die eine Rundfunklizenz beantragt haben, sonst gibt es Probleme. Und die haben sich natürlich darauf berufen, dass das im Gesetz steht und sie müssen das jetzt mal machen. Und dann sprang Pete Smith Peter Tauber von der CDU zur Seite. Oh Gott, es wächst zusammen, was zusammengehört. Was halt lustig ist, weil mein Gott, die könnten das ja sofort ändern. Das sind ja Leute in der CDU, die eben kein Gesetz machen. Wobei, aber das ist Landessache, oder? Ja, genau. Ja, stimmt, ja. Beim Jungen, oh Gott, das, ja, du hast total recht, Martin. das ist ja Landessache. Deswegen dauert sowas Jahre, bis das verhandelt ist zwischen den einzelnen Länderanstalten. Vielleicht reicht es ja auch sogar, wenn man irgendwie in ein bestimmtes Bundesland geht und dann darf man. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber dadurch, dass es einen Jugendmedienstaatsvertrag ja schon gibt, einen ganz alten, einen uralten sozusagen, reicht es vielleicht dann auch wieder nicht. Jedenfalls ist es die absolute Absurdität und ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Vielleicht sollten wir es mit dem Internet ganz abschaffen. Es war ja auch sehr lustig, dass dass der Stream zusammengebrochen ist beim Deutschen Computerspielpreis. Oh ja. Als Herr Dobrindt gesprochen hat, seines Zeichens Minister, unter anderem auch für den Datenausbau und die Internetinfrastruktur. Ja. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum man das nicht einfach auf YouTube streamen kann. Ich meine, wann klappt das wenigstens? Aber ja, don't get me started. In diesem Sinne, wir brauchen keine Rundfunklizenz, dafür sind wir, also regelmäßig sind wir, aber nicht groß genug und wir sind auch kein Pizmeet. Ich habe heute schon wieder die Agenda umgeschmissen gleich. Wir müssen bloß ein Überraschungsprogramm. Wenn wir dann mal eine Rundfunklizenz haben, dann verstößt es gegen die Bedingungen. Dann muss ich das Programm bringen, was ich angekündigt habe. Sonst verlierst du deine Rundfunklizenz. Ja, wahrscheinlich. Sollen wir vorher einreichen dann. Naja, gut. Kommen wir zum Konsum. Spätestens, wenn die Agenda finalisiert ist, reichen wir sie ein. Ja, ja. Und dann muss abgewartet werden, bis abgenickt ist innerhalb von 3 Monaten. Kommen wir zum Konsum. Wir starten mit einem lang erwarteten Titel, zu dem ich immer noch nicht gekommen bin leider, aber ich möchte den auch unbedingt spielen. Es geht um What Remains of Edith Finch. Ich glaube, der ist gar nicht so lang. Nochmal kurz zur Einordnung. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Ist der zweite Titel von Giant Sparrow, die die Unfinished Sworn gemacht haben. Genau. Ist aber jetzt kein Farb-Ego-Shooter, sondern mehr sowas wie Gone Home, oder? Genau. Es ist Gone Home, wenn es Tim Burton drehen würde. So würde ich das jetzt mal gerade nach, ich schätze, wir sind bei der Hälfte des Spiels. Das ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig lang. So würde ich das jetzt mal sagen. Das Setting ist sehr ähnlich wie bei Gone Home. Also ich exploriere hauptsächlich in einem Haus. Und die Geschichte wird erzählt von Edith Finch, die in ihr Heimathaus zurückkehrt und die Geschichten ihrer Familienmitglieder da erlebt und erzählt oder erforscht auch. Und das Interessante ist, jetzt möglichst spoilerfrei zu bleiben, jede Geschichte wird spielmechanisch anders erzählt. Jetzt weiß ich nicht, ob mir ein gutes Beispiel einfällt, was das nicht... Naja gut, ich sag mal ein tatsächliches Beispiel. Es gibt eine Geschichte, die wird erzählt von einem der Mitglieder, der gern fotografiert hat. Und man spielt dann sozusagen jemanden, der eine Kamera hält und durch die Kamera guckt und sich die Szene angucken kann und Fotos schießt. Und dann schaue ich halt die interessanten Sachen an und schieße das Foto und dann geht die Geschichte weiter. Das sind natürlich nur rudimentäre Elemente, also es ist schon eher, geht schon eher in Richtung Walking Simulator. Aber das ist ein interessanter Kniff, so die Sachen zu erzählen. Und wir sind jetzt gleich bei der dritten oder vierten Geschichte, die sind sehr unterschiedlich. Wie lang sind denn diese Geschichten? Die sind gar nicht so lang. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Pacing ganz gut, weil gerade bei solchen Spielen wie Gone Home oder jetzt dem, möchte ich gar nicht so lange spielen, weil ich will da auch zum Ende kommen. Das ist eher wie bei einem Film, wenn ich denke, und der Film geht jetzt 6 Stunden, dann nervt es mich irgendwann. Ja. Und da hat es mich jetzt noch nicht genervt. Das ist gut. Also gerade, weil ich so kritisch gegenüber dem Unfinished Sworn war, muss ich sagen, dass bis jetzt sehr, sehr spannend. Es ist alles ein bisschen surreal. Sehr schön. Ich bin relativ begeistert. Aga spielt eigentlich hauptsächlich. Ich gucke zu. die ist auch ziemlich begeistert und wir sind schon gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Das kann man natürlich alles dann nochmal kaputt machen mit einem blöden Ende. Ich weiß bloß, die Kritiken waren alle sehr, sehr gut. Und für mich ist es gefühlt so der neue Walking Simulator, den ich spielen möchte. So, es kommt ja immer so einer im Jahr, den man spielen möchte. Und vom Ersteindruck auch ist es der wesentlich mehr als Tacoma. Okay. Ich weiß nicht, ob Tacoma jetzt dieses Jahr noch kommt. Aber Tacoma hat sich so angefühlt bei dem Test, ich hatte es ja schon erwähnt auf der GDC, als würde ich den eher nicht spielen wollen, interessanterweise. Okay, naja. Spannend. Mal sehen, was passiert, wenn es dann rauskommt. Und die Grafik finde ich jetzt auch einfach toll. Und die Ideen, die Details, die sie da in dieses Haus reingesteckt haben, also es ist grafisch Welten zwischen Gone Home und dem Spiel, das ist halt grafisch richtig interessant. Und aber auch so von den Ideen, was sie, ist halt ein bisschen überbordend, Tim Burton. Ja. Nicht ganz so krass, aber schon sehr überbordend und nice. Wirklich schöne Sachen. Also auch einfach da rumzulaufen und sich das nochmal anzugucken. Ich kann mir vorstellen, das nochmal zu tun, wenn wir die Main Story schon durchgespielt haben. Okay. Cool. Ja, ich habe von Unfinished Sworn, ich wollte es gern mögen und ich finde es eine super Idee, aber leider war die Durchführung nicht so toll. Ja, und die Geschichte war total mau und das haben sie jetzt bei Edith Finch. Ja, die Geschichte war irgendwie, du hast recht, die Geschichte war voll mau. Es gab eine Geschichte? Die Geschichte bei Edith Finch ist echt intriguing. Ja, es gab irgendwie so einen König, der für seine Tochter... irgendwas getan hat. Und du hattest diese goldenen Dinge, die du finden musstest. Die haben dich dann von Level zu Level... Ja, die war absurd. Die Geschichte war absurd. Ich habe noch einen Complaint, und zwar einen generellen, eine Beschwerde. Und zwar ist es, die Untertitel werden nicht als Untertitel eingeblendet, sondern in der Szene kann man machen. Mhm. Ich kenne es aus 2D-Spielen so wie zum Beispiel Nihil Umbra. Oder die Drogenszene in Natural Born Killers. Es ist ein bisschen anstrengender, dass es in der 3D-Szene ist, aber man gewöhnt sich dran. Was ich nicht verstehe, ist, welche Fonts die Entwickler wählen. Und zwar durchgängig. Das ist schon wieder so eine Comic-Sansige. Oh Gott. In den Zwischenszenen passt es dann wieder, weil dann sieht es wirklich aus wie eine Schreibschrift, aber so die generelle, das Font ist ganz komisch. Und das sehe ich so oft, dass die Spiele wunderschön aussehen. The Last Guardian ist ein Beispiel. Und dann wird da irgendwas mit einer Schrift eingeblendet. Und dann denkst du dir, what the fuck? Dafür hat es nicht mehr gereicht. Oder? Das sieht so ein bisschen aus wie Papyrus bei Last Guardian. Ja, aber oh Gott. Sich eine Schrift noch auszusuchen, da hört es dann auf. Oder was? Also ganz schlimm. Naja. Tja, nun ja. Ich werde mir das auf jeden Fall auch angucken und werde dann berichten. Als nächstes auf der Liste haben wir Gnock. Gnock. Gnock war auf der Amaze letztes Jahr zu spielen. Da gab es so eine kleine Szene mit einem Raumschiff. Sieht recht abgefahren und bunt aus. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut und Agar noch mehr. Die Freude ist jetzt ein bisschen vorbei. Das ganze Spiel wurde, glaube ich, gepublished von Double Fine auch. Ja. Also zumindest hat Double Fine seine Finger mit drin. Da kann ich eine eindeutige Empfehlung geben für Leute, die Spiele wie Windowsill mögen, ist es toll. Ja. Ja, da gibt es also ganz viel rumzudrücken und auszuprobieren und Schmetterlinge und dann piept was und was weiß ich. Das alles ergibt aber jetzt keinen großen Sinn oder es ist einfach viel rumdrücken und viel ausprobieren und vielleicht gibt es dann auch kleine Rätsel dabei. Ja. Quasi Samorost ohne Geschichte. Genau, und Samorost, muss ich sagen, mag ich ja gerne trotz dieser abgefahrenen Rumdrückerei. Die haben es irgendwie gerade, die sind gerade noch so an der Schwelle bei mir, wo das funktioniert. Wo ich nicht genervt davon bin. Und da bei Knock Knock bin ich leider schon drüber, aber wie gesagt, also wenn ihr zum Beispiel Windowsill und ob ihr Windowsill mögt, könnt ihr im Internet einfach ausprobieren, das kann man nämlich in eine Demo runterladen. Ja. Wenn ihr das mögt, dann wird euch das Knock wahrscheinlich auch gut gefallen. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich habe jetzt als Hashtag Windowsilly dahinter geschrieben. Das ist doch albern. Genrebezeichnung. Ja. Ein Windowsill-like. Ja, das hatte ich zuerst da, aber da habe ich Windows Silly draus gemacht. Du hast schon recht. Gut, kommen wir zum Nachklapp. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder durch mit dem Hauptteil. Ja, aber nicht genug. Ist das noch nicht genug? Ihr habt noch genug Zeit, den Podcast auszuschalten, bevor der laute Rauschmeißer kommt und ihr wieder aufwacht. Vielleicht ist der Lautsprecher heute gar nicht so laut. Nee, der Rauschmeißer gar nicht so laut. Das weißt du doch noch gar nicht. Ja, wer weiß das? Das werden wir bald sehen. Ja. Also noch habt ihr Zeit. Horizon Zero Dawn, ich bin immer noch nicht durch, weil es ein Mammutspiel ist. Wahnsinn. Und ich bin immer noch, ich bin nicht immer noch begeistert, sondern ich werde eigentlich immer begeisterter. Oh. Und deswegen habe ich mich auch über solche Kritiken so geärgert wie auf Superlevel vom Daniel. Ja, der mag doch der aber das habe ich ihm auch persönlich gesagt. AAA-Spiele. Nein, er hat gesagt, es ist wie Far Cry. Und es ist so viel mehr. Der Witz ist halt, es beginnt relativ langsam, wenn du daran denkst, dass du nach 10 Stunden halt noch nicht sehr weit in der Hauptgeschichte gekommen bist. Aber die wird noch so interessant und so spannend, finde ich. Also ich finde, die hätte eine gute Serie abgegeben. Und auch, also gerade Far Cry 2 gilt ja, glaube ich, auch als der Genre Begründer für Open World oder Genre. Ja, vielleicht kommt daher auch der Vergleich. Ja. Also bei Horizon Zero Dawn wird jedenfalls die Geschichte noch richtig interessant, sodass du dann irgendwann anfängst, wirklich wissen zu wollen, was war denn jetzt genau, was ein Problem ist bei einem Open-World-Spiel, weil du halt eigentlich da noch 15 Stunden Gameplay dazwischen hast, wenn du dich für die Sidequests interessierst, was die mich total interessieren, weil die auch kleine Geschichten erzählen und so. Ja, der Open-World-Klassiker. Aber ich finde die Haupthandlung wirklich spannend und man hätte eine Fernsehserie draus machen können. Und zwar sowohl eine gute wie auch eine schlechte, je nachdem, wie gut man das inszeniert. Die Geschichte gibt's aber her, finde ich, von der Prämisse, dass das auch eine gute Serie sein könnte. Okay, cool. Und das sage ich nicht von vielen Spielen. ja, also das ist super spannend und die Hauptlocations, da haben sie gut gemacht und die Mischung ist, und ich habe genug zu tun und dann denke ich immer, das möchte ich noch tun, aber ich will jetzt die Hauptquest wissen. Also ja, also ich finde, das ist ein sehr tolles Spiel und ich glaube, wenn man es wirklich durchhält, für die Leute, die ganz viel Open World gespielt haben, merkt man irgendwie, dass es doch mehr ist als die normalen Open World Spiele oder die meisten. Hm. Mit einer Ausnahme vielleicht, mit dem, über das du sprichst, aber das sticht ja nicht durch eine gute Geschichte hervor, ne? Ja, ich wollte auch mal nachklappen und zwar das Spiel, das ich irgendwie seit gefühlt ewig spiele und immer noch spiele, Zelda. Das andere große Open-World-Spiel dieses Jahr sozusagen. Das in der Tat besticht das jetzt nicht durch eine besonders innovative neue Geschichte. Es ist das übliche Zelda-Ding und die Geschichte an sich ist auch jetzt nicht irgendwie, es ist schon gut, aber ist nicht, ist kein Horizon Zero Dawn, was die Geschichte angeht. Aber es fesselt mich trotzdem unfassbar und ich habe gerade nochmal geguckt, weil man kann ja auf dem Switch mittlerweile auch nachgucken, wie lange man schon ein Spiel gespielt hat. Und ich bin jetzt bei mehr als 95 Stunden. Oh wow. Ja. Das habe ich wahrscheinlich noch nicht versenkt. Da kam allerdings jetzt heute der Patch raus, wo du auch nachgucken kannst, wie lange du es gespielt hast. Ich bin schon sehr gespannt drauf. erzähl du erst mal, was hält dich da so dran noch? Nee, also ich habe noch nicht mal den Endboss-Fight angefangen, wenn ich ehrlich bin, sondern ich bin da immer noch am Rumgurken und vor allem große Komponente ist tatsächlich Fashion. Ich will alle Kostüme sammeln und hochleveln und irgendwie mir meine Lieblingsrüstung zusammenbasteln aus verschiedenen Armor-Sets. Da ist man eine Weile beschäftigt mit. Und außerdem habe ich auch alle 120 Schreine fast komplett. Einer fehlt mir noch. es gibt einen Schrein, der taucht nur zum Blood Moon auf und ich warte jetzt seit gefühlt einer Woche darauf, dass man wieder Blood Moon wird und es wird nicht Blood Moon. Oh wow. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ich möchte da auch ganz viel Zeit da in dieser Welt verbringen. Und ich neide dir da ein bisschen die Switch, weil das so mobil weiterspielen zu können. Das ist nämlich auch das Geheimnis, warum ich so viel Zeit habe, Switch oder Zelda zu spielen. Ich spiele es im Fitnessstudio tatsächlich auf dem Ergometer, habe ich meine Switch dabei. Und da kann man dann schon auch, du machst das ja auch so, treten. Ich habe es andersrum gemacht. Ja. Ich habe einfach mein Fitnessstudio da aufgeschlagen. Genau, eins von beiden muss mobil sein, ja. Wo Horizon ist. Was mir aufgefallen ist bei Horizon, ist, dass diese Dissonanz, diese ludonarrative Dissonanz da relativ gering ist, weil ich ja die meiste Zeit so Roboter umbringe und immer einen Grund habe, das zu tun. 50 Cent in die. Also das ist halt nicht so, dass die narrative Dissonanzkasse. Ja. Also ich weiß ganz genau, sie würde das jetzt auch in dem Augenblick tun. Ja. Ein bisschen schwach ist es dann, wie gesagt, bei den Menschen, wenn ich gegen Menschen kämpfe, da ist es nicht so hundertprozentig toll begründet. Ja, klar, das sind Banditen und die sind schon auch sehr fies und die greifen dich einfach an, wenn sie dich sehen. Aber wenn ich dann den Angriff starte, dann fühlt sich das komisch an. Ja. Manchmal. Mhm. Ja, aber es sind einfach auch in dem Spiel ganz viele tolle Details, wie zum Beispiel, dass die Roboter Evolution haben und wenn du jetzt öfter gegen die kämpfst, die plötzlich so Panzer ausbilden um ihre Weichteile. Weil, also jeder Roboter, jedes Robotertier hat so seine Schwachstellen. Geil. Die musst du also sehr unterschiedlich angreifen und ja, wenn du alle ausrottest, die jetzt keine Panzerung haben, dann bleiben halt, dann vermehren sich die, die Panzerung haben. Ja, also cool. Da sind schon viele nette kleine Details. Was mich ein bisschen ärgert, ist, es gibt 8 Milliarden von diesen Schnipseln, Textschnipseln, die ich ja eigentlich auf den Tod nicht ausstehen kann. Aber bei dem Spiel würde es mich halt interessieren. Ich habe aber keine Zeit, die zu lesen. Ja. Ich finde es insgesamt eigentlich eine Unsitte, diese Textschnipsel-Dinger. Du bist halt keine 16 mehr. Reinzuwerfen. Auf der anderen Seite, ich freue mich so drauf, wenn das Spiel dann vorbei ist, dass ich dann noch so ein bisschen über die Hintergrundwelt schnipseln kann. Mir Sachen angucken kann. Ja. Früher hatten wir die Zeit. Früher sind wir da durchgegurkt und haben alle Villagers angeklickt. Ach ja. Das habe ich mich überhaupt gefragt. Also ich meine, bei mir hat es noch so eine berufliche Komponente. Zumindest kann man sich das vormachen, ja. Recherche. Also fällt alles unter Recherche. Wie kann man sich denn so viel Zeit für so ein Spiel nehmen? Hm. Also muss ja eigentlich 16 sein oder Student halt, 20, 22, 24. Ja. Also ich bin jetzt bei dem Teil begeistert davon, dass es so lang ist, aber generell ist es ja nicht so mein Ding. Und dafür muss ein Spiel halt schon wahnsinnig gut sein, dass ich begeistert bin, dass es lang ist. Vor allem ist es halt, wenn ich mir so meine Gamer-Freunde angucke, dann ist das halt immer so im Wochentakt ein neues 120-Stunden-Spiel. Das ist halt irgendwie so eine Woche Zelda, eine Woche Horizon Zero Dawn, eine Woche Persona 5. Aber die spielen ja nicht durch, oder? 7 mal 24 ist 168. Oder hetzen die durch die Main-Quests? Oder ja, das kannst du ja auch. Du kannst ja da so durchhetzen durch so eine Welt. Ja, ja. Dann dauert es ja nicht so lang. Also bei einem 120 Stunden Spiel in der Woche. Ich habe gerade gerechnet, bleiben dir noch 48 Stunden für den Rest? Schlafen. Ja, also das ist ein Vollzeitjob und 8 Stunden Schlaf. Ja. Klingt sinnvoll. Ja, also wie gesagt, es ist überhaupt null ein Plädoyer für lange Spiele, denn wie gesagt, ich bin immer für ein kurzes Spiel. Ja. Weil wenn es lang ist, dann muss es ganz toll sein. Und trotzdem freue ich mich drauf, dass der Zelda-DLC und die beiden Zelda-DLCs dieses Jahr noch kommen und dass es dann neue Kostüme und neuen Kram gibt. Ja, ich freue mich drauf, dass Horizon fortgesetzt werden soll. In welcher Form, weiß man noch nicht. Aber ja, das war dann, glaube ich, auch abzusehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das ist so eine Story, die du nicht einfach fortführen kannst. Weil es halt sehr viel Background-Story von der Welt ist. Solche Storys finde ich meistens befriedigender, aber es ist halt, du baust dir da so deine eigene Grube, weil du halt dein Pulver dann schon bei der ersten Folge verschießt. Ich weiß nicht. Es muss nicht alles Folgen haben. Ja, naja, das natürlich auch. Das moderne Kino widerspricht uns da, aber Dinge können auch alleine stehen. Ja. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hey Alexo, alle, die jetzt nicht aufwachen wollen, können den Podcast oder schalte dich aus für die Leute, die jetzt nicht aufwachen wollen, weil jetzt kommt gleich der Rauschmeißer. Ja, aber das kann ich halt nicht, weil Alexo keine Schnittstelle hat. Ja. Also du hättest, ach, jetzt verstehe ich erst, was du gerne hättest. Du hättest gerne Audiosignaltöne, am besten universell für alle Audio-Dinge. Genau, also dass man sozusagen dem Hintergrundinfos übertragen kann oder was weiß ich. Es gibt aber so einen Developer. Oder Chips bestellen, die richtige Geschmacksrichtung von Chips bestellen für diese Podcast-Folge. Dann kann der Nutzer das noch bestätigen, oder? Nicht. Für die nächste Podcast-Folge. Welche Geschmacksrichtung ist die richtige für Fanboys? Oh. Cool Ranch. Durcheinander. Durcheinander. Potpourri. Cheese and Cheesy, und wir drücken manchmal auf die Tränendrüse. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es cheesy und tränenreich wird. Bis dahin allerdings Servus und Baba. Tschüss. Adi.